Was bewegt mich als alter Mann, hierher zu kommen und euch zu erzählen, was ich erlebt habe? Der Antrieb dafür ist, dass das Schicksal, was ich hatte und worüber ich sprechen werde, heute mehr und mehr verdrängt wird. Offiziell heißt es immer, davon will niemand mehr etwas wissen. Ja. Aber die Meinungsäußerungen, die ich nach Vorträgen bekomme oder aufgrund meiner Dokumente, belegen das Gegenteil. Was ich erzählen werde, habe ich selbst erlebt. Und wenn ich etwas sage, was ich nicht selbst erlebt habe, werde ich genau angeben, woher ich das weiß. Nach meinem Empfinden gibt es heute in Deutschland zwei Arten von Geschichtsbetrachtungen. Eine nach dem Altmeister der Geschichtsforschung Leopold von Ranke, der sagte, ein Historiker soll versuchen, so nahe wie möglich an die Wahrheit heranzukommen. Die zweite Art der Geschichtsbetrachtung ist, die heute weit verbreitet ist, Geschichte so darzustellen, wie es aus heutiger Sicht hätte gewesen sein sollen. Und das wird notfalls sogar mit Strafe belegt. Ich nenne das Geschichtspolitik. Ich beginne meine Ausführungen mit dem Herbst 1944. Unsere Familie bestand aus 5 Personen, meinem Vater, Jahrgang 1900, der war also damals 44 Jahre alt, meine Mutter 3 Jahre jünger. Ich war der erstgeborene Sohn, dann kamen noch 2 deutlich jüngere Schwestern nach mir, 7,5 und 12,5 Jahre jünger. Wenn ich heute oft in den Medien lese und höre, dass Menschen traumatisiert sind, dann denke ich an meine Vergangenheit zurück. Und ihr könnt euch selbst auch eure Meinung bilden zu dem, was ich erzählen werde. Ich habe zu diesen Meldungen der Traumatisierung meine ganz eigene Meinung. Zu meiner Zeit gab es das Wort nicht, jedenfalls habe ich es nicht gekannt. 1944 im November bekam mein Vater völlig überraschend für uns einen Einberufungsbefehl, obwohl er invalide war. Aber zur damaligen Zeit hat man alle möglichen Leute zum Waffendienst eingezogen, die es ging. Ich war damals 15 Jahre alt und für mich brach praktisch wie eine Welt zusammen. Und dazu muss ich noch erklären, und das wird wahrscheinlich der Leo bestätigen können, dass wir seinerzeit, ich mit meinen 15 Jahren, noch ein Kind war. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst 3 Kinder, 3 Enkel und 4 Urenkelinnen inzwischen. So wie Kinder heute mit 15 sind, waren wir nicht. Wir waren wirkliche Kinder. Und wenn man über frühere Zeiten urteilen will, sollte man versuchen, sich hineinzuversetzen in die Lagen, die es damals gab. Wie naiv ich war, belege ich damit, dass mein Vater am 15. November mich aus der Schule heraus, aus der Klasse, aus dem Unterricht heraus kommen ließ, um mir mitzuteilen, dass ich mich mehr um meine Mutter kümmern sollte, weil sie im Dezember ein Kind bekommen würde. Bis dahin hatte ich das noch nicht mitgekriegt. Meine Mutter war auch etwas füllig und früher, das war einfach so, haben die Frauen versucht, durch Kleidung Schwangerschaft zu verbergen, solange es ging. Auch ganz anders als heute, nicht? Meine Mutter bekam am 15. Dezember einen kleinen Bruder, der einen Tag später starb. Vermutlich durch einen Fehler der Hebamme, damals gab es ja nur Hausgeburten, zumindest bei einfachen Leuten. Und ich war der einzige Zeuge, der dabei war, als der Friedhofswärter eine kleine Holzkiste mit meinem kleinen Bruder in ein Loch legte und zuschaufelte. Als ich da an das Wochenbett meiner Mutter zurückkehrte, bekam ich einen Nervenzusammenbruch. Ich war auf solche Prüfungen des Lebens nicht vorbereitet. Mein Vater war im Osten Brandenburgs eingesetzt. Er kam aus den Grenzen des damaligen Deutschen Reiches überhaupt gar nicht hinaus. Und im Februar 1945 bekamen wir von seiner Einheit die Mitteilung, dass er vermisst sei. Und das blieb er und bleibt er bis heute. Wir wissen bis heute nichts über seinen Verbleib. Am 22. März 1945 war ich vermutlich der einzige Zeuge, der beobachtete, wie über meinem Heimatort aus einem amerikanischen Bomberschwarm ein deutscher Düsenjäger eine fliegende Festung abschoss. Die 100 Meter neben meinem Standort auf ein Wohnhaus fiel. Ich war einer der Ersten an dieser Unglücksstelle, stand vor diesem Haus, ein Vierfamilienhaus, auf dem in dem eingestürzten Dach der Rumpf dieses Flugzeuges lag und hörte mit Entsetzen die Schreie der jungen Amerikaner, bis sie tot waren. Da habe ich zum ersten Mal Sterben erlebt. Die Geschichte hat mich bis heute praktisch begleitet, denn nach 60 Jahren habe ich mit dem Überlebenden dieses Flugzeuges, der damals mit dem Fallschirm hatte abspringen können, aber was niemand gewusst hat, zusammen genau 60 Jahre nach dem Ereignis ein Denkmal am Ort eingeweiht für die toten Amerikaner und die toten Deutschen, die bei den Bomben, die dann später explodierten, ums Leben gekommen sind. Und ich wäre beinahe mit dabei gewesen, habe ganz schwere Verletzungen davon getragen. Über dieses Ereignis, das alleine einen ganzen Vortragsabend wert wäre, habe ich eine schriftliche Dokumentation verfasst. Das hat nichts mit der amerikanischen Politik zu tun. Das ist ein Versöhnungsereignis auf ganz privater Ebene zwischen ehemaligen Kriegsgegnern. Der junge Flieger, der seinerzeit sich retten konnte, und ich, der zufällig überlebte, haben uns versöhnt und zusammen dieses Denkmal geschaffen. Und darüber habe ich über die Einweihung dieses Heft gemacht. Und es gibt sogar einen Film. Das Bewegendste in der ganzen Sache ist, alles durch glückliche Umstände habe ich herausbekommen, dass von den Düsenjägern noch drei lebten zum Zeitpunkt der Einweihung. Und einer von den dreien war es. Der hat mir sein Flugbuch vorgelesen, dass er den Abschuss einer B-17 an diesem Tag bestätigt bekommen hat. Ich sage heute, mich hat der Teufel geritten. Ich habe den Mann zur Einweihungsfeier gebracht und dem Ami gegenübergestellt, ohne dass der das wusste. Und als alle Reden geredet waren, bin ich ans Mikrofon und sagte zu meinem nunmehrigen Freund John, jetzt kommt für dich der Höhepunkt. Hier neben mir steht der Leutnant Alfred Amts, der euch damals abgeschossen hat. Der saß wie erstarrt. Dann stürzte der sich auf den Amts und dann haben die beiden alten, weit über 80-jährigen Männer sich unter Tränen umarmt. Und 150 Leute haben mitgeweint. Zehn Jahre nach der Denkmalseinweihung und genau 70 Jahre nach dem Ereignis habe ich dort eine private Gedenkfeier durchführen lassen. Und darüber gibt es auch einen Film. Wer sich dafür interessiert, darf mir gerne seine Adresse geben, seinen Wunsch aufschreiben und dann kriegt er diese Dokumente zugeschickt von mir. Und alle Dokumente von mir kosten nichts. Parallel. Völlig unabhängig von diesem Ereignis haben zwei junge Männer in Brandenburg an der Havel die Geschichte des Fliegerhorstes dort erforscht, alles nach dem Mauerfall. Und dort ist das, was ich eben erzählt habe, mit dokumentiert, ohne dass die wussten, dass ich damit befasst war. Auch dieses Heft ist verfügbar. Dann kam der 8. Mai, aber ich muss vorher noch sagen, ich bin ja aufgrund des Alters nicht mehr Soldat geworden, obwohl ich noch eine Einberufung bekommen habe. Selbstverständlich war ich als Oberschüler, wie Leo sagte, Kriegsfreiwilliger, hatte mich zur Luftwaffe gemeldet und hatte mit 16 Jahren eine Einberufung bekommen zum Düsenjägergeschwader von Ösau. Und als ich da hinfahren wollte, sagte der Schaffner, der Bahnbedienstete, Junge, da kannst du nicht mehr hinfahren, was willst du denn da? Da habe ich stolz meinen Einberufungsbefehl gezeigt. Hab der geguckt, sagte, das sind schon die Amerikaner. Was soll ich denn jetzt machen? Und bei der Hitlerjugend gab es in jedem Ort einen sogenannten Standortführer. Das war also der Oberführer über HJ, Jungvolk, BDM und Jungmädel. Und bei uns war das zur damaligen Zeit ein Kriegsversehrter, der hatte also zwei amputierte Beine, war als Flieger verwundet worden. Da bin ich zu dem hin und habe gesagt, Gerhard, was soll ich denn jetzt machen? Wollte doch mithelfen, den Krieg gewinnen. So waren wir eingestellt. Dann nahm der meine Hand und sagte, der drückte die so, dass ich dachte, der bricht mir die Knochen kaputt. Und sagte auch, scher dich nach Hause, sonst haue ich dir die Knochen kaputt. Wenn ich den angezeigt hätte, hätte man ihn aufgehängt. Aber ich bin nachdenklich nach Hause gegangen. Trotzdem habe ich, als Feindalarm war, meine Pflicht erfüllt und bin zum Vollsturm marschiert. Das sind auch eigene Geschichten, die ich aus Zeitgründen jetzt gar nicht erzählen kann. Ich habe auf jeden Fall das Ende der Kampfhandlungen, ich spreche ausdrücklich nicht von Kriegsende, denn ein Krieg wird mit einem Friedensvertrag beendet. Und wir haben am 8. Mai das Ende der Kampfhandlung gehabt mit Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation. Einen Friedensvertrag haben wir bis heute nicht. Den erlebte ich mit meiner Volkssturmeinheit im Sudetenland und bin dann, wir hatten alle ein Fahrrad und bin einfach nach Hause gefahren. Waren am 12. Mai dann in meiner Heimat in der Niederlausitz südlich von Berlin wieder zu Hause. Ja, was macht man als junger Mensch mit 16? Guckt, ob man wieder in die Schule geht. Das hat auch funktioniert. Und ich bin also mit meinem besten Freund wieder zur Schule gegangen. Wir haben privat wieder angefangen, Fußball zu spielen und alle möglichen Sportarten zu machen. Und im Sommer sickerte es so durch, die Hitlerjugendführer werden alle verhaftet. Ich als Schüler einer Oberschule war selbstverständlich Hitlerjugendführer. Das war gar nicht anders denkbar für uns. Wir waren eine Elite und da musste man Hitlerjugendführer sein. Und ich führte seit dem Sommer 1944 eine Fliegerschar. Es gab innerhalb der Hitlerjugend Unterteilungen, also die Kern-HJ, dann Flieger-HJ, Motor-HJ, Marine-HJ und so weiter. Und ich war der Führer der Fliegerschar bei uns. Und als solcher habe ich mich da gemeldet und bin dann eingesetzt worden. Als ich praktisch also diesen Volkssturmbefehl befolgte, habe mit etwa 5 oder 6 anderen Jungs, die zum Teil noch jünger waren als ich, also vielleicht sogar 14 sogar, einen Befehl bekommen, mit Panzerfäusten die sowjetische Armee zu erwarten. Und wir sind in ein Dorf gefahren, östlich von meinem Heimatort, haben uns dort in einen verlassenen Bauernhof einquartiert. Ich habe noch nie eine Panzerfaust abgeschossen gehabt, aber wir hätten das versucht. Und als keine sowjetischen Soldaten kamen von Osten, wo wir glaubten, dass sie herkommen mussten, da hat mich eines Morgens unsere Wache, die wir gestellt haben, geweckt und sagt, im benachbarten Wald sind Soldaten. Und da bin ich so leise raus im Morgengrauen und da kam es mir vor, dass die Deutsch sprechen. Dann bin ich da über die Wiese hin, hatte meine graue Hitlerjugend-HJ-Uniform an und aus dem Wald kam ein Offizier auf mich zu. Junge, was machst du denn hier? Ich bin Führer eines Panzervernichtungstrupps. Ich sehe heute noch sein Gesicht, was der gedacht haben mag. Dann hat er mich ein bisschen befragt und sagte, ihr habt ein Fahrrad? Ja, setzt euch aufs Fahrrad und fahrt nach Hause. Und dann bin ich, wie gesagt, mit meiner Volkssturmeinheit bis in das Sudetenland gekommen, ohne dass wir jemals Feindberührung hatten und sind dann nach Hause gefahren. Und im Sommer ging es dann diese Kunde, das war also immer nur eine Kunde Mund zu Mund, denn es gab weder Zeitung, es gab kein Radio, Telefon war unter Todesstrafe verboten. Also es gab überhaupt keine Kommunikationsmittel untereinander. Nur, dass man sich gegenseitig erzählte. Und da habe ich mit meinem besten Freund Ulrich, mit dem ich in der Schulklasse zusammen war, beraten. Und da sagte er, also, mein Vater war in der Partei, damals gab es ja nur die NSDAP. Meine Mutter war in der NS-Frauenschaft und sein älterer Bruder war bei der Waffen-SS, der war nach Hause gekommen. Aber seine Eltern hatten eine Landbrotbäckerei. Und auch nach Ende der Kampfhandlungen wollten die Kommunisten, die dann da das Ruder führten, Brot essen. Und zwar mehr als nur zugeteilt. Und aus dem Grunde wurde dem Bruder nie ein Haar gekrümmt als Waffen-SS-Mann in der DDR. Und mein Freund sagte, sollte ich jetzt abhauen, so hieß das damals, dann verhaften sie vielleicht Vater oder Mutter oder den Fritz oder alle drei. Also die paar Wochen Umschulung, so hieß es damals, die wir glaubten erwarten zu müssen, die werden wir schon überstehen. Und so wurden er und ich am 24. Oktober 1945 von der deutschen Miliz abgeholt. Das heißt, ein Zivilist mit dem Fahrrad, der hatte eine rote Armbinde rum, kam und nahm mich mit. Da es Oktober war, habe ich zum Glück einen dicken Stoffmantel mitgenommen, der mir dann im Lager gute Dienste leistete. Er lieferte mich bei der sowjetischen Kommandantur ab, die nahmen meine Personalien auf. Und jetzt kommt etwas, was ihr euch alle merken solltet. Die Frage einer Mitgliedschaft der Hitlerjugend, noch viel weniger einer Führerschaft, spielte überhaupt keine Rolle. Ich bin später in Sibirien nochmals von der sowjetischen Geheimpolizei verhört worden und dieses Protokoll habe ich durch einen glücklichen Umstand aus dem KGB-Archiv in Moskau Anfang der 90er Jahre bekommen. Ich habe also einen schriftlichen Beweis, dass den Sowjets meine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend oder gar eine Führerschaft überhaupt nicht interessierte. Denn da hätte was drinstehen müssen in diesem Protokoll. Ich wurde am nächsten Tag mit anderen Verhafteten in unsere Kreisstadt Karlau gefahren, Richtung Berlin. Und dort erwartete uns der berüchtigte GPU-Keller. Die Geheimpolizei in der Sowjetunion hieß damals schon anders, die haben dauernd ihren Namen gewechselt. Bei uns hieß es GPU, also in der DDR die Stasi. Ich wurde in einen Keller reingestoßen, in dem außer dem Betonfußboden nur noch ein offener Blechbottich war. Das ist der Kulturgegenstand, der in keinem sowjetischen Gewahrsam fehlen durfte. Die Verhöre fanden immer nur nachts statt. Und eines Nachts wurde auch mein Name aufgerufen. Ich wurde in einen Raum geführt, der dunkel war, und ich sah im Halbdunkel einen Schreibtisch vor mir mit einem sowjetischen Offizier und daneben stand ein Zivilist. Dann gingen zwei starke Scheinwerfer an, die mich vorn, rechts und links seitlich anstrahlten. Ich wurde jetzt zu meiner Überraschung mit dem Vorwurf konfrontiert, als Werwolf sowjetische LKWs mit Soldaten mit einer Panzerfaust in die Luft geschossen zu haben. Muss ich vielleicht erklären, während des sowjetischen Feldzuges in Russland haben sowjetische Partisanen mit sehr großem Erfolg der deutschen Wehrmacht Schaden zugefügt, aus dem Hinterhalt. Und so eine Bewegung glaubte die nationalsozialistische Regierung auch in Deutschland, als die Sowjets einrückten, aufbauen zu können, um den Sowjets zu schaden. Ich selbst habe solche Aktivitäten nicht erlebt. In unserem Ort gab es die nicht. Ich war zum Schluss der höchste HJ-Führer in unserem Ort und hätte das wissen müssen. Es mag an anderen Orten, und ich habe darüber gelesen, solche Sachen gegeben haben, wo Hitlerjungs tatsächlich auf sowjetische Panzer geschossen haben, aber bei uns nicht. Und ich sollte jetzt etwas zugeben, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprach. Wir waren seinerzeit zu absoluter Wahrhaftigkeit, Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit, alles, was man unter preußische Tugend einordnen kann, erzogen. Und sollte jetzt plötzlich etwas zugeben, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprach. Ich habe in meinem Leben nie einen Schuss auf einen Menschen abgegeben. Nicht mal eine Waffe auf einen gerichtet. Der Offizier sagte dann, also, nächste Nacht wieder tragen. Und so ging das jetzt Nacht für Nacht, aber immer mit einer Stufe höher. Zuerst wurde ich mit einem hölzernen Stock geschlagen, dann mit einem Telefonkabel. Es steigerte sich immer mehr, bis die beiden mich zwangen, meine Hand in die Bandseite der Tür zu stecken und sie die Tür zumachten. Da sind die Fingerkuppen aufgeplatzt. Wer will, kann die Narben heute noch sehen, nach 74 Jahren. Auch da habe ich nicht unterschrieben. Und in einer der nächsten Nächte musste ich auf einer Flasche sitzen, als die in meinen Mastdarm eindrang, bin ich ohnmächtig geworden. Anschließend habe ich unterschrieben. Ich war in wenigen Tagen seelisch und körperlich total zerbrochen. Ich hätte mit Freude mein Todesurteil unterschrieben und entgegengenommen. Damit war die Prozedur beendet. Nach einigen Tagen wurde ich und andere Gefangene, darunter auch mein Freund Ulrich, auf einen Anhänger getrieben. Wir mussten dort im Schneidersitz uns hinsetzen, nach vorn gebeugt, sollten nicht miteinander reden. Und an allen vier Ecken des Anhängers saßen sowjetische Posten mit Maschinenpistolen. Davor wurde ein Trecker gespannt und wir fuhren in die größte Stadt bei uns, Cottbus, die man heute sicherlich kennt, auch von Demonstrationen oder Fußballer, kennt vielleicht auch Energie. Und dort fuhren wir vor das Amtsgerichtsgefängnis vor. Und diese Szene hat sich unauslöschlich bei mir eingebrannt. Ich war gerade im Begriff, von diesem Anhänger darunter zu steigen. Da kamen um die Hausecke rum zwei sowjetische Soldaten und die schleiften zwischen sich, so wie ich zu sehen glaubte, einen Sack. Und als die an mir vorbeigingen, sah ich mit Entsetzen, dass in dem Sack ein Kopf hing, in dem die Augen aber noch lebten. Ein Totenkopf mit Haut überzogen, mit lebenden Augen. Ich sage heute, als die mit dieser Last durch die Tür verschwanden ins Innere und die zuschlug, war die Tür zu meiner Jugend endgültig zugeschlagen. Ich wurde in eine Einzelzelle gesperrt. Dieses Amtsgerichtsgefängnis ist nach dem Mauerfall, ich spreche ausdrücklich nicht von Wende, das Wort ist von Krenz geprägt worden in einem ganz anderen Zusammenhang, als es heute verwendet wird. Aber die westlichen Journalisten brauchen immer ein Schlagwort, ein prima Schlagwort. Und deshalb spreche ich von Mauerfall. Dieses Gefängnis wurde nach dem Mauerfall umgebaut in Büroräume, aber zwei der Originalzellen sind erhalten geblieben, die man heute, wenn man möchte, anschauen kann. Ich hatte Gelegenheit, vor 6 Jahren diese Zellen mal anzusehen und war überrascht, wie klein die waren. Ich hatte die viel größer in Erinnerung gehabt. In der Zelle war außer dem berüchtigten offenen Blechbottich nur ein stählernes Gestell mit einem Strohsack, was an einem Scharnier an der Wand festgemacht war und das tagsüber hochgeklappt und angekettet war. Ich musste den ganzen Tag überstehen, durfte mich nicht an die Wand lehnen. Der Posten, der laufend auf und ab ging und durch den Spion in die Zelle guckte, polterte sofort an die Tür, wenn ich mich an die Wand lehnte. Außer diesem Gestell und diesem Blechbottich gab es nichts in der Zelle. Und da denke ich manchmal dran, an die Verbrecher, die in Stammheimen einsaßen, unter Urlaubsbedingungen und wo unsere Presse von Isolationsfolterhaft schrieb. Da hatte ich meine eigenen Gedanken dazu. Ich hatte keinen Tagausgang. Nur an einem Tag wurde ich aufgerufen und in das Gefängnisbad geführt zum Duschen. Das war ein altes Gefängnis, in dem also auch richtige Duschen waren. Zu meiner großen Freude und zum Glück war auch mein Freund Ulrich unter den Gefangenen. Und als ich den von hinten sah, war ich ganz erschrocken. Der war vom Nacken bis zu den Knöcheln blau-schwarz. Als ich ihm das sagte, meinte er, so siehst du auch aus. In einer der nächsten Nächte wurde ich wieder aufgerufen und in einen großen Raum geführt, in dessen Mitte ein langer Tisch stand, an dem nach meiner Erinnerung 18 oder vielleicht 12 sowjetische Offiziere saßen. Links und rechts standen Zivilisten. Und bevor die mich was fragten, sagte ich laut und deutlich, was ich in Karlau unterschrieben habe, ist von vorn bis hinten alles unwahr, das stimmt nicht. Da ließen sie durch den Dolmetscher sagen, ich hätte es aber unterschrieben. Da drehte ich mich um und zog mein Hemd hoch. Und als ich mich wieder zurückdrehte, waren die beiden Zivilisten neben mir, schlugen mich nieder, schleiften mich in meine Zelle und schmissen mich dahin. Das war vermutlich die Vernehmung vor einem sowjetischen Kriegsgericht. Gesagt hat mir es niemand, aber ich unterstelle das mal. Es gab weder eine Anklageschrift noch eine Verteidigung. Warum ich nicht verurteilt wurde, hat mir niemand gesagt. Ob das noch einer Zufall war oder das Soll erfüllt war der Verurteilten, ich weiß es nicht. Nach einigen Tagen wurde ich mit anderen auf LKWs verladen, weggebracht und dass das Ketschendorf war, das heute zu Fürstenwalde gehört, habe ich erst nach dem Mauerfall erfahren. Dieses Lager Ketschendorf war eins der 10 Sowjet-KZs, die noch vor Ende der Kampfhandlungen 1945 im April eingerichtet wurden. Das war eine ehemalige Wohnsiedlung eines Industriegebietes, eines Industrieunternehmens, die Anfang der 40er Jahre, also im Krieg, bezogen wurde. Und zwar war die ausgelegt für ungefähr 500 Bewohner. Das waren Einzelhäuser, Reihenhäuser, Wohnblöcke. Die Sowjets richteten das ein zu einem der berühmtesten oder berüchtigsten Gulag-Lager. Dieses Gulag-System, was die Sowjets in ihrem eigenen Reich errichtet haben, bestand darin, dass durch diese Lagersysteme die Bevölkerung permanent, unaufhörlich in Angst und Schrecken gehalten wird, um ja nicht aufmüpfig zu werden. Die beste Darstellung dieses Systems findet sich in diesem Buch. Die Anna Applebaum ist eine polnische Jüdin, die in den USA gelebt hat, jetzt in London, und dieses grundlegende Buch verfasst hat dazu. Das ist in Deutschland hier bei Goldmann erhältlich. Wer über das Sowjetsystem wirklich intensiv mitreden will, sollte dieses Buch gelesen haben. Diese Lager bestehen darin, dass sie hermetisch abgeschlossen werden von der Außenwelt durch einen großen Bretterzaun, innen und außen zweimal Stacheldraht, außen ein Bezirk für scharf gemachte Hunde. An den Klickstellen dieser Holzumzäunung sind Postentürme errichtet, so wie Jäger Türme, hier ist einer abgebildet, auf dem Scheinwerfer montiert sind, die nachts durchgehend leuchten und Maschinengewehre installiert sind. Ich gehörte, weil ich ja 16 Jahre alt war, zum Jugendhaus. Das ist, steht heute, kann man heute angucken. Und vor kurzem erst wurde eine Gedenktafel jetzt erst angebracht. Das ist ein 8-Familienhaus. 1946 im Sommer war die Höchstbelegung in unserem Jugendhaus ungefähr 1200 Kinder. Die jüngsten waren 12 Jahre alt. Alles dokumentarisch belegt. Und jetzt sage ich was ganz Wichtiges. Nach der heutigen Geschichtsbetrachtung ist das Schlimmste, was es auf der Welt je gegeben hat, waren die Nazi-KZs. Und da bin ich vollkommen der Überzeugung, dass das so gewesen ist. Urteilen kann man aber nur durch Vergleiche. Ich habe dort in der Zeit, in dem ich in Ketschendorf war, keinen Teller, keine Schüssel, keinen Löffel, schon gar kein Messer oder Gabel in die Hand bekommen. Das erste Mal, dass ich wieder in einem eigenen Bett schlafen durfte, war am 8. März 1947 in Sibirien. Bis dahin hatte ich kein eigenes Bett. Niemals. Aber das Schlimmste, will ich nicht nochmal wiederholen, war das im Dritten Reich. Wir Jugendlichen waren eigentlich doppelt gestraft, indem wir nämlich nicht arbeiten durften. So eine große Menschenmasse muss ja irgendwie funktionieren. Wir hatten im Lager eine eigene Lagerküche, das sind Baracken gewesen, die aufgebaut wurden. Interessanterweise, der Küchenchef war ein KPD-Funktionär, der 1933 von den Nazis nach Sachsenhausen geholt wurde. 1945, als die Sowjets Sachsenhausen besetzten, wurde er von seinen Mitgefangenen denunziert, weil er sich offensichtlich nicht kameradschaftlich benommen hat und wanderte sofort nach Ketschendorf. Aber da er Kommunist war, wurde er zum Küchenchef befördert und dem ging es also auch unter dieser Ägide nicht schlecht. Die Männer waren, wie gesagt, in der Küche tätig oder im Lazarett oder als Leichenkommando. Also es gab ja so viele Dinge im Lager, die erledigt werden mussten. Wir waren den ganzen Tag im Haus eingesperrt und hatten eine Stunde Ausgang jeden Tag, wo wir wie Tiere im Kreis herumliefen, um dann wieder in das Haus eingesperrt zu werden. Diese Häuser, ich sagte nochmal, sind Anfang der 40er Jahre in Betrieb genommen worden und haben ja sanitäre Anlagen gehabt, die selbstverständlich bei dieser wahnsinnigen Überbelegung ganz schnell unbrauchbar geworden sind, zumal sich ganz schnell schlimme Krankheiten wie Ruhr ausgebreitet haben. Durch diese völlige Unterernährung und unzureichende medizinische Versorgung. Und da wir das Haus nicht verlassen durften, kann man sich vielleicht vorstellen, wie das in Kürze ausgesehen hat. Wir mussten warten, bis 7 Personen zusammen sind und wurden dann mit russischen Posten zur Latrine geführt. Das war eine langgestreckte große Grube, die da hinterm Lazarett ausgehoben wurde, wo man sich auf einen sogenannten Donnerbalken setzen konnte. Das ist ein Baumstamm gewesen, der ungefähr ein halber Meter Höhe quer angelegt war auf Stämmen. Und wer es nicht mehr aushalten konnte, kippte hinten in die Grube rein und da blieb er dann liegen. Nicht? Diese mangelnde Versorgung führte dazu, dass sich schnell Krankheiten ausbreiteten, die man medizinisch Pyademie und Skabies nannte. Ich weiß das deshalb, weil wir für unser Jugendhaus einen eigenen Hausarzt hatten, Dr. Vogel aus Berlin, den würde ich heute auf der Straße wieder erkennen, wenn ich ihn treffen würde. Er war selbstverständlich ein Gefangener wie wir. Und der ging von Raum zu Raum, um zu gucken, wer der nächste Kandidat ist. Das Einzige, was er machen konnte, sagte, der kommt ins Lazarett und der kommt ins Lazarett, und dann waren die meisten ein, zwei Tage später tot. Das war der medizinische Grundgang. Und wie ich es geschafft habe, dort bei dem Dr. Vogel doch zu arbeiten, weiß ich heute nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich eine Zeit lang sein Schreiber gewesen. Und Schreiber bedeutete, ich hatte ein ganz kleines, kurzes Brettstückchen, auf dem ich mit Kalkseife, das war eine Notseife, die es im Krieg gab, die schäumte überhaupt gar nicht richtig, sondern die war also so, da ging so eine milchige Flüssigkeit ab, mit der man die Hände vielleicht ein bisschen sauber machen konnte. Aber für mich genügte das. Ich habe das nass gemacht und die Oberfläche des Brettchens mit dieser Seife eingerieben. Und dann hatte er ein ganz kurzes Stückchen Aluminiumdraht und dann habe ich da drauf geschrieben. Das war also meine Tätigkeit bei den Rundgängen mit dem Dr. Vogel. Ich habe noch gesagt zu Anfang, dass ich und die anderen keinerlei Essgeschirr hatten. Ja, wie ist das dann gegangen? Wir kriegten ja auch Suppe einmal am Tag. Das ist ja bewohnt gewesen, das Lager. Und da gab es Abfälle. Da lag irgendwo ein Aschekasten, da lag irgendwo ein Nachttopf. Es gab ja damals auch Kämpfe, Stahlhelme, Behälter von Gasmasken, ein alter Füllzut. Das waren die Gefäße, wo die Suppe eingefüllt wurde. Und wer keins hatte, der musste warten, bis ein Kamerad die Brühe ausgetrunken hatte und konnte dann dessen Geschirr übernehmen. Im Sommer, im Herbst 1946, wurden plötzlich alle Gefangenen einer medizinischen Untersuchung unterzogen von sowjetischen Ärzten. Bei mir vollzog sich die, dass dort eine Frau saß in Uniform und ich nackt vor die hintreten musste. Jetzt erinnere ich nochmal dran, dass ich ein Kind war von unserer Entwicklung. Und wir waren völlig anders auch in den Familien eingestellt als heute. Ich habe meine Eltern niemals in Unterwäsche gesehen, geschweige denn nackt. Also ich wusste eigentlich gar nicht, wie ein anderer Mensch nackt aussieht. Und ich musste jetzt nackt vor diese Frau treten. Ich sage heute, das war für mich wie eine seelische Vergewaltigung. Und diese medizinische Untersuchung bestand darin, dass sie auf Deutsch sagte, umdrehen, dann kniff sie in eine Pobacke und dieser Kniff entschied, Sibirien oder nicht. Meine Pobacken schien das zu bestätigen, denn ich wurde ausgesondert. Von ungefähr 12.000 Gefangenen sind 347 ausgesucht worden, die als arbeitsfähig galten. Wir sind in geschlossenen Viehwaggons am 31. Januar 1947 aus Fürstenwalde weggefahren, ohne zu wissen, wo es hingeht. Schon zur Lagerzeit gab es immer sogenannte Parolen, man würde heute Gerichte sagen. Und so hieß es, ja, wir kommen zur Oderregulierung. Ja, ich konnte mir darüber nichts vorstellen. Aber der Zug rollte und rollte, da wir keine Fenster hatten, sondern nur durch die Ritzen der Wände erkennen konnten, ob Tag und Nacht ist. Aber das Rollen haben wir ja mitbekommen. Hieß es dann, wir kommen nach Ostpreußen. Dass Ostpreußen wesentlich menschenleer sein musste, haben wir ja erfahren durch die Flüchtlingsströme, die wir gegen Ende der Kampfhandlungen selbst erlebt haben, dort in Brandenburg. Und der Zug fuhr trotzdem weiter und weiter, aber wohin, wusste niemand. An der polnisch-sowjetischen Grenze in Brest-Litovsk wurden wir ausgeladen, weil im großen Russischen Reich eine andere Spurweite existiert als im übrigen Europa. Deswegen mussten wir ausgeladen werden. Und an diese Zeit in Brest-Litovsk habe ich keine Erinnerung. Das ist ein weißer Fleck in meiner Erinnerung, obwohl ich ein gutes Erinnerungsvermögen habe. Auf jeden Fall sind von den 347 Leuten 92 nochmal ausgesondert worden, die sind wieder zurückgeschickt worden. Aber nicht entlassen, sondern die wurden in andere KZs, weil das Ketschendorfer inzwischen aufgelöst wurde, verteilt. Mein bester Freund Ulrich war nicht unter den Sibirianen. Als wir dort ausgesondert wurden, die Ausgesuchten, konnte ich mich mit ihm noch einmal treffen. Unser Haus, in dem wir da eingewiesen waren, die 347 Leute, wurde mit dem Stacheldraht von dem anderen Lagergelände abgetrennt. Aber an dem Stacheldraht habe ich mich mit Ulrich getroffen und wir haben uns über diesen Stacheldraht hinweg die Hände gereicht. Ich habe zu ihm gesagt, Uli, wir wissen nicht, was mit uns passieren wird, was mit dir passiert, was mit mir passiert. Ich hoffe bloß, dass einer wenigstens von uns nach Hause kommt, der wird erzählen, wie es war. Mein Freund Ulrich wurde, als das Lager Ende April aufgelöst wurde, nach Fünf Eichen gebracht. Das ist das KZ in Mecklenburg gewesen, wo er im Herbst elendiglich verreckte. Wie wir in Ketschendorf haben auch die in Fünf Eichen, die Lagergemeinschaft, nach dem Mauerfall eine Gedenkstätte errichtet. Und ich habe etliche Jahre danach die Gelegenheit gehabt, diese Gedenkstätte zu besuchen und habe dort einen riesigen natürlichen Talkessel vorgefunden. Auf dem oberen Rand ist ein Umweg, auf dem heute die Tafeln stehen mit den Toten, Namen der Toten. In dem Kessel liegen über 9000 Leichen. Und unter anderem mein Freund Ulrich. Wir sind dann von Brest-Litowsk weitergefahren, wieder in geschlossenen Viehwaggons, sind in Moskau einmal ausgeladen worden, aber da gab es keine Duschen, sondern nach sowjetischem Standard nur Holzbottiche mit warmem Wasser, sind weitergefahren und der Zug rollte und rollte und rollte. Nach 5 Wochen Fahrt, am 8. März 1947, hieß es plötzlich aussteigen und ich erfuhr, dass ich in Sibirien bin. Ich war wie vernichtet. Ich kannte Sibirien bloß von Karl May damals. Die Fahrt habe ich überstanden, wie ich im Nachhinein sage, wie in einem Schneckenhaus. Wir waren so eingefercht in dem Waggon, dass ich niemals die Beine ausstrecken konnte. Ich konnte nur mit gekreuzten Beinen sitzen oder stehen. Und dadurch war ich also so versteift, als ich dort aus dem Waggon raussprang, flog ich vorne in den Schnee und schaufelte ihn wie ein Wilder in mich hinein, weil wir völlig ausgedorrt waren. Wenn ich heute lese, man soll 2 oder noch mehr Liter Flüssigkeit trinken, in den 5 Wochen Fahrt habe ich, glaube ich, 5 Liter nicht getrunken, weil ich nichts bekommen habe. Haben aus meinem Waggon einige ihren eigenen Urin getrunken und die Sowjets haben ja genau wie die Preußen alles prima organisiert. In jedem Waggon gab es einen Waggonältesten, bei uns auch, und der Peter Menzer, der hat also, als das immer schlimmer wurde mit dem Durst, eingeteilt die Wände des Waggons, die waren ja bereift durch die Kälte draußen, die sind ja im Winter gefahren. Und da kriegte jeder ein gewisses Feld, das er ablecken durfte. Und das haben wir im Waggon eingehalten. Und in meinem Waggon ist in den 5 Wochen niemand gestorben. Ich weiß aber vom Erzählen, dass in anderen Waggons Leute gestorben sind, die dann einfach an der Bahnlinie abgelegt wurden. Den Rest haben dann die Wölfe besorgt, ne? In Sibirien wurde ich in ein Lager eingewiesen. Das existierte schon, vielleicht sogar schon zur Zarenzeit, ich weiß es nicht. Und das bestand aus Erdbaracken. Das sind Häuser, die in Erde eingelassen sind. Die Wände bestehen aus halben Bäumen, also ein Baum längs halbiert, die glatte Seite nach innen, die runde Seite nach außen und zwischen Pfosten werden diese Dinger aufgerichtet als Wände. Die Ritzen dazwischen werden mit Moos ausgestopft und dann wird Erde angeschüttet. Und so ist das Dach aufgebaut. Eine Mittelfette und dann liegen diese halben Bäume von den Traufen hoch bis zum First. Und da liegt dann 1/2 Meter Erde drauf. Und das ist eine sehr, sehr praktische und gute Bauweise. Denn bei den Temperaturen bis 50 Grad minus, die wir dort hatten, und im Sommer bis über 40 Grad plus, war es innen nicht so kalt und im Sommer auch kühl drin. Wir hatten aber auch in dieser Barke bei uns einen gemauerten Ofen, den wir beheizen konnten. Und ich sagte es erst schon mal, aber ich will das hier wiederholen, als ich in diese Barke reingeführt wurde, standen dort stählerne Doppelbetten und einer der Soldaten sagte, da zeigt er auf ein Bett oben, das ist mein Bett. Es war ein unglaubliches Glücksgefühl. Zum ersten Mal ein Bett für mich alleine. Seit dem 24. Oktober 1945. Bettwäsche gab es selbstverständlich nicht. Die Gefangenen, die dort eingeliefert wurden, wurden dann eingeteilt in sogenannte Arbeitskommandos. Selbstverständlich waren unter den Erwachsenen waren da viele Berufe vertreten. Und es blieb so ein kleines Häuflein, üblich Schüler, da gehörte ich dazu. Und ich hatte dann, und ich muss sagen, überhaupt in dieser ganzen Zeit, immer wieder unglaubliches Glück. Ich spreche seit über 20 Jahren vor Schülern in Schulen und da haben mich immer wieder und machen mich Schüler aufmerksam, ob mir bewusst ist, wie viel Glück ich hatte in meiner ganzen Zeit. Und das ist auch wirklich fast nicht zu fassen, wie viel Glück ich hatte. Auch später, als ich dann in Deutschland wieder zurück war hier. Jedenfalls kam ich in ein Sägewerkskommando und dieses Sägewerk war unmittelbar neben unserem Lager. Ich bin also durch das Lagertor rausgegangen. Also das Lager war genauso ein Gulag-Lager wie unser Ketschendorf, nicht? Bretterzaun und so weiter und so weiter. Und ich ging nur aus dem Lagertor raus, ein paar hundert Meter um die Ecke rum war ich an meiner Arbeitsstelle. Es gab andere Arbeitskommandos, die sind auf offenen LKWs bei 40 Grad minus kilometerweit gefahren, die waren halb tot, wenn die an ihre Arbeitsstelle ankamen. In dem Sägewerk, in dem ich da eingeteilt wurde, gab es ein sogenanntes Gatter, das ist eine Maschine oder ein Gerät, mit dem Bäume zerschnitten werden. Und außerdem gab es eine hölzerne Baracke, in dem das Holz verarbeitet wurde. In der einen Hälfte war ein Maschinenraum, da waren Kreissägen, Fräsen und Abrichten und sowas alles. Und in dem anderen Raum war ein Zusammenbau. Und in unserem Kommando waren auch Tischler unter anderem. Die waren in dem Zusammenbau und vorne waren im Maschinenbau welche. Aber ich war ja nur nichts und war also eingeteilt draußen auf dem Holzplatz, habe also die Bäume auf so kleine Lore geladen. Und die haben wir dann an das Gatter gefahren, wo der Baum dann zersägt wurde. Ich war also immer draußen im Freien. Und dann habe ich so sehnsüchtig geguckt, da gab es zwei, die haben eine Holzkiste gehabt mit zwei Holmen dran und brachten aus dem Maschinenraum die Hobel und Sägespäne auf eine große Halde. Da ich meine, ich dachte, die sind wenigstens ein Weilchen im Warmen, denn in dem Maschinenraum war ja geheizt, da war es ja warm. Und wie ich es angestellt habe, weiß ich nicht. Eines Tages hatte ich die Holme in der Hand und habe gesagt, die lasse ich nicht mehr los. Also nun war ich auch ab und zu im Warmen. Und dann habe ich mal versucht, bei dem Harry Götze an der Kreissäge das Holz abzunehmen, was der da so geschnitten hat. Und das war nun ein älterer Kamerad, der sagte, komm, probier doch mal, ob du ihn auch sägen kannst. Dann habe ich dann auch da probiert. Und dann sagt er, du stellst dich ja ganz geschickt an, du bist jetzt mein Abnehmer. Also da hat er das bestimmt und jetzt war ich immer im Warmen. Habe mich also hochgearbeitet. Und dann wurde unser Maschinenraum erweitert, da gab es eine zusätzliche Kreissäge und da sagte der russische Brigadier, das war übrigens, ich habe damals nicht gewusst, was mit Vlasow-Armee und alles war. Ich vermute, einer von der Vlasow-Armee, der Dimitri, der hatte nämlich einen Waffenrock an ohne Rangabzeichen. Und der war uns sehr freundlich gesinnt. Und der sagte, komm mal her, du kannst hier mal probieren, an dieser kleinen Kreissäge zu arbeiten. Und da habe ich dann gearbeitet. Und dann kam eines da, ach so, in unserem Sägewerkkommando hatten wir einen, Eduard Mein, der kam aus Mecklenburg und war in Deutschland Sägemeister, also ein richtiger Fachmann. Also die Besonderheit war, solche Leute wurden von den Sowjets mit Samthandschuhen angefasst. Die brauchten deren Kenntnisse. Wir hatten im Sägewerk auch sogenannte Ingenieure und wir haben immer gesagt, das war einer, der wusste, wie eine Schraube rechts und links rum zugedreht wird und aufgedreht wird. Nicht? Dann war er schon Ingenieur. Aber Eduard hatte richtige Kenntnisse. Und der kam eines Tages zu unserem Kommandoführer, zum Franz Winkler und sagte, du Franz, ich sehe da hinten, da bauen die ein ganz neues Gatter auf, ein ganz neues Sägewerk. Ich habe mir das angeguckt und mit den Sowjets da gesprochen. Die haben das aus Finnland geklaut. Das ist so ein modernes Ding, das kenne ich von Deutschland gar nicht. Wir müssen unbedingt sehen, musst du sehen, dass wir daran arbeiten können, an diesem neuen Ding. Und Franz war ganz geschickt, der sprach perfekt Russisch. Das war so ein sogenannter Rucksackdeutscher. Und im März 1948 haben wir dort angefangen zu arbeiten. Und ich bin ausgesucht worden für das Kommando am neuen Gatter dort, am großen Gatter. Nur hör zu, im sowjetischen Wirtschaftsbereich wird nach Norm gearbeitet und abgerechnet. Da wird eine Arbeitsleistung festgelegt, 100%, mehr ist eben über 100 und danach wird auch bezahlt. Und wir fingen an im März 1948 mit 4,5 Kubikmeter Holz zu schneiden. Im März 1948. Und 49 Weihnachten, als ich da wegging, hatten wir diese Norm hoch auf 42 Kubikmeter geschraubt. Meine Tochter, die ist Diplom-Übersetzerin in Russisch geworden, hat meine Unterlagen auch und übersetzt auch diese Dokumente da aus Sibirien und sagt, Papa, was hat euch dumme Arschlöcher angetrieben zu arbeiten wie die Idioten? Ich kann es auch nicht sagen. Aber mir hat die Arbeit einfach da Spaß gemacht und wir haben über 100% erfüllt und kriegten Geld ausgezahlt. Und damit konnte ich mir am Kiosk im Sägewerk was Zusätzliches kaufen. Wurde kräftiger, konnte noch mehr arbeiten. Und vor allen Dingen hatten wir Ideen, wie wir den ganzen Arbeitsablauf verbessern konnten. Dank auch von unserem Sägemeister Eduard. Das Sägewerk arbeitete in drei Schichten. Wir wurden abgelöst von jungen Ukrainern. Die haben uns abgelöst. Zwangsverpflichtete. Ich hatte mal Gelegenheit mit einem, der hieß Fedja, unter vier Augen zu sprechen. Wenn ein zweiter Ukrainer dabei gestanden hätte, hätte er mit mir nicht gesprochen. Da habe ich das Spitzelwesen zum ersten Mal so richtig erlebt. Und der hat mir erzählt, wie die aus der Ukraine nach Sibirien gebracht worden sind. Da muss ich sagen, da hatten wir fast eine reine Urlaubsfahrt. Die sind ab und zu mussten aussteigen, sind ausgepeitscht worden und von Hunden gebissen worden. Nur damit niemand aufsässig wird. Sowjetbürger, nicht Verurteilte. Diese Ukrainer wurden abgelöst von sogenannten Wolgadeutschen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gab in der Sowjetunion eine Wolgadeutsche Sowjetrepublik. Das waren die Wolgadeutschen, die unter Katharina der Großen nach Russland geholt worden sind. Und diese Wolgadeutsche Sowjetrepublik ist erst im Krieg unter Stalin aufgelöst worden. Die Einwohner sind entweder nach Sibirien gebracht worden oder nach Kasachstan. Und deswegen sind viele Zurücksiedler von Russland heute nach Deutschland kommen aus Kasachstan. Das sind die Nachkommen von den Wolgadeutschen. Und die sprachen alle einen alemannischen Dialekt. Und die konnten deutsche Lieder singen, deutsche Gebete sprechen. Vollkommen deutsch alles. Durch unsere Arbeitswütigkeit waren wir bei denen nicht sehr angesehen, denn die waren nicht so arbeitswütig wie wir. Aber so hat sich das nun mal ergeben. Das Holz, was wir verarbeitet haben, also die Baumstämme, insbesondere dann am großen Gatter, wurde in Hochbordwaggons angeliefert. Das waren Eisenbahnwaggons, Güterwaggons mit ungefähr 2 Meter hohen Wänden und da lagen diese langen, 6,5 Meter langen Stämme drin, die wir dann mit Hand über diese Bordwände drüber wuchteten, um auszuladen. Das hatte folgenden Sinn, dort wo wir waren, in dem sogenannten Kusnetzbecken, das ist, ich sag mal, ein paar hundert Kilometer südöstlich von Nowosibirsk, der das mal auf der Karte suchen will. Die nächstgrößere Stadt heißt Prokopjewsk, wo ich dort war. Da ist ein großes Steinkohlengebiet und da wurden die leeren Waggons dann mit Steinkohle befüllt und wieder in Umlauf gebracht. Und wenn so ein Zug mit Holz ankam, dann mussten die vermutlich, so wie es in Deutschland auch übliche Standgeld bezahlen, also solange wie der nicht ausgeladen wurde. Und deswegen war das Sägewerk sehr bestrebt, möglichst schnell das Holz da auszuladen. Und da wurden dann immer Freiwillige gesucht. Und Sonntag brauchten wir nicht zu arbeiten. Und wenn da Freiwillige gesucht wurden, habe ich mich immer gemeldet dazu. Und da haben wir dann am Sonntag das ausgeladen und konnten in der Küche, wenn wir wieder ins Lager kamen, einen zusätzlichen Schlag Essen bekommen. Und bei einer dieser Aktionen habe ich mal den deutschen Oberkoch, der damals Dienst hatte, gefragt, der Hans Voth hieß der, aus Mecklenburg, ob ich nicht nachts in der Küche zusätzlich noch arbeiten dürfte. Und da hat er mich so angeguckt und ich sage heute, vielleicht hatte der zu Hause so einen Jungen wie mich. Und sagte, na dann komm mal heute Abend. Und dann habe ich monatelang immer nur 2x2 Stunden geschlafen. Ich bin am Abend in die Küche gegangen, so um 10, habe in der Küche gearbeitet, bin früh morgens zurück, habe 2 Stunden geschlafen, dann hat mein sogenannter Putzer mich geweckt, bin arbeiten gegangen, wieder ans Lager gekommen, habe mich hingelegt, 2 Stunden geschlafen und in der Küche gearbeitet, monatelang. Arbeiten und schlafen, arbeiten und schlafen. Ich musste aber nun auch Gemeinschaftsarbeit leisten, zum Beispiel Baracke sauber halten und dies und jenes, und dazu brauchte ich einen Ersatzmann, das war mein sogenannter Putzer, Hans Schell, ein ehemaliger Jugoslawien-Deutscher, der als Auslandsdeutscher in Jugoslawien, in der jugoslawischen Armee dienen musste. Und nach der Niederlage wurde er gefangen genommen und gleich in die deutsche Wehrmacht übernommen, weil er Deutscher war. Er war in Berlin eingesetzt, hat eine Verwundung erlitten, war am Ende der Kampfhandlung im Lazarett. Er wurde danach von den Sowjets gefragt, wer ist Ausländer? Und er wusste noch aus der Zeit des Dritten Reichs, dass seine Familie in Österreich gestrandet war, seine Frau mit den beiden Jungs. Da meldete er sich als Österreicher in der Hoffnung, dass er entlassen wird. Stattdessen landete er in Ketschendorf. Warum, hat ihm niemand gesagt. Und dieser Hans Schell hat für mich meine Gemeinschaftsarbeit geleistet, hat mein Frühstück gegessen, zusätzlich zu seinem, und mein Abendessen gegessen, weil ich musste ja schlafen. Und hatte dann in der Nacht Gelegenheit, in der Küche nebenbei zu essen. Der ist langsam rund geworden. Und mit Hans Schell habe ich Verbindung bis zu seinem Tod gehalten. ...1949... ging es uns eigentlich richtig gut. Jeder hatte entweder eine Nebenbeschäftigung oder einen Putzer oder irgendwas. Also wir haben nicht mehr Hunger gelitten. Und wir hatten uns ein eigenes Lazarett bauen dürfen. Wir hatten ja auch deutsche Ärzte da. Und wir sind im Gegensatz zum Sowjet-KZ in Deutschland medizinisch versorgt worden. Die Ärzte dort, unsere Gefangenenärzte, hatten Medikamente zur Verfügung. Und es waren auch sowjetische Ärzte tätig. Einen habe ich selbst erlebt. Ich lag mal mit Gelbsucht in der Lazarettbaracke und war auch, ich muss sagen, total demoralisiert, weil ich ja nicht wusste, was mit mir passiert. Wenn jemand verurteilt ist, dann weiß er, wann 15 Jahre oder 25 Jahre rum sind. Aber wenn man überhaupt nichts weiß, dann weiß man nicht, was los ist. Und diese Gelbsucht hat mich so demoralisiert, dass ich nicht mehr essen wollte. Und da setzte sich der Dr. Abramow zu mir. Der hatte auch Uniform an, ohne Rangabzeichen, und redete mir zu, ich soll doch unbedingt was essen und essen. Nun bin ich ein gutmütiger Mensch und habe also dann gesagt, naja, was möchtest du denn mal essen? Jetzt stamme ich aus der Niederlausitz und da gibt es so ein Traditionsgericht, wie vielleicht über alle, Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Und der hat am nächsten Tag 2 Pellkartoffeln angebracht mit Quark. Ich habe im ganzen Gefangenschaft keinen Quark gesehen. Den hat er aufgetrieben, und weil ich ihm das versprochen hatte, habe ich zwangsweise für mich selber diese 2 Kartoffeln runtergewirkt und die haben den Umschwung abgebracht. Ich kriegte plötzlich Appetit, fing wieder an zu essen und bin gesundet. Das war mein Erlebnis in einem Lager, Lazarett. 1949 im Herbst wurden über die Lautsprecher, die wir in allen Bunkern hatten, da gab es Lautsprecher, Namen aufgerufen, die nicht mit zur Arbeit gehen sollten. In Windeseile sprach sich herum, dass die in die Stadt gefahren wurden und im Schnellverfahren verurteilt wurden. Das war die Zeit, wo die Sowjetunion unter internationalem Druck stand, endlich die vielen Gefangenen nach Hause zu lassen. Das war nicht die Adenauer-Geschichte. Und da haben die gesagt, naja, bevor wir nun alle nach Hause lassen, verurteilen wir schnell mal noch etliche, damit wir noch Arbeitskräfte behalten. Und wie das vonstatten ging, kann ich erzählen aus eigenem Erleben. Denn genau am Heiligabend 1949 war ich mit einer kleinen Gruppe noch in unserem Lager. Das war ein Logistikfehler. Wir hätten schon weg sein müssen aus unserem Lager in ein anderes Lager. Aber da war eine kleine Handvoll noch da. Und am gleichen Tag kamen die ersten Verurteilten aus der Stadt, denn unser Lager wurde jetzt als Verurteiltenlager aufgefüllt. Und ich hatte eine Nacht Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen. Und ich will ein Beispiel erzählen, der hieß Bernhard und war aus Bolzenburg an der Elbe. Dem hat man gesagt, was waren Sie in der Wehrmacht? Koch. Ah, und wo war Ihre Feldküche? Na da, wo die Soldaten waren, wo Essen gefordert wurde. Und womit haben Sie die geheizt? Mit Holz. Woher? Na, aus dem Wald daneben. Aha, Diebstahl sowjetischen Staatseigentums, 25 Jahre, der nächste. So ist das abgelaufen, am Fließband. Ob ihr es glaubt oder nicht, als wir dann nach Hause fuhren, werde ich gleich noch erzählen, war ein Junge in meinem Waggon, der stammt aus Mecklenburg, ein Junker. Der hatte auf diese Art und Weise dreimal 25 Jahre bekommen. Der war am Ende der Kampfhandlung 16. Ich bin also dann am ersten Weihnachtsfeiertag in die nächstgrößere Stadt, die heißt Kuznets, damals hieß es Stalinskuznets, gebracht worden, war dort wieder im Sägewerk tätig. Aber jetzt waren wir nicht mehr so arbeitswütig, denn wir haben dort Kameraden angetroffen, die ein halbes Jahr vorher mit sowjetischer Militärmusik aus dem Lager geführt wurden, um als Bestarbeiter nach Hause zu fahren. Wir sollten nach Hause fahren und wir trafen die dort im Lager an. Und dazu kam noch, dass 1948 im Herbst, als ich noch in Prokopjes im Sägewerk war, ein Zug ankam, nicht in Hochbordwaggons mit Holz, sondern Güterwaggons. Geschlossen. Und da gingen bei mir gleich die Antennen hoch, als ich das sah. Ich rannte zu dem Bahndamm hin und hörte Stimmen. Und die sprachen Deutsch. Unsere Ablösung. Sie, alle Deutschen zwischen 17 und 50 müssen zur Wiedergutmachung in der Sowjetunion Arbeit leisten. Jetzt kommt unsere Ablösung. Da habe ich gerufen, hallo, seid ihr Deutsche? Ja, wo kommt ihr denn her? Aus Moskau? Eine blöde Frage, wenn man aus Deutschland kommt, muss man über Moskau fahren, nach Sibirien, nicht? Stellte sich raus, waren deutsche Kriegsgefangene, die sind in Moskau eingeladen worden, nach Hause zu fahren und sind in Sibirien ausgestiegen. Ich möchte mich nochmal an Traumatisierung erinnern, ja. Also als ich das erlebte, wir das erlebten dort in Kuznets, dass unsere Bestarbeiter da noch waren, war unsere Arbeitswidrigkeit verflogen. Und jetzt haben wir beschissen, wie die Sowjetbürger vorher auch bei uns. Und so wie es nun war bei Deutschland, wir haben das noch perfektioniert. Ich habe manchmal in der Schicht nicht einen Kubikmeter Holz mitgeschnitten und trotzdem die Norm erfüllt. Nicht? Das lernt man dann alles unter solchen Bedingungen. Und eines Tages hieß es, ihr werdet nach Hause fahren. Haha, das hat doch kein Mensch geglaubt, nach dem, was wir alles erlebt haben. Und in der Tat, wir wurden in einen großen Raum zusammengeführt in der Kantine und da sprach ein höherer Offizier zu uns, ja, also der Genosse Stalin hat also Gnade und so weiter und wir werden da. Und wir haben damals in dem Sägewerk, ich habe nicht nur so viel verdient, dass ich mir zusätzlich was essen kaufen konnte, sondern es wurde hatte ich so viel verdient, dass auch ein Teil auf ein Sperrkonto überwiesen wurde, was wir dann bei der Heimfahrt ausgezahlt bekommen sollten. Und ich kriegte tatsächlich auch Geld. Ob das alles stimmte, weiß ich nicht, aber ich kriegte Geld. Und die Kameraden, die zum Beispiel im Steinkohlenschacht gearbeitet haben, haben ja sehr viel Geld verdient. Und da sagte der Offizier, wenn einer ein Motorrad nach Hause nehmen will, dann besorgen wir ein Motorrad. Ich habe aber nicht gesehen, dass eins besorgt worden ist. Ich glaube, die hatten alle andere Sorgen. Aber eins interessiert sicherlich die Damen. Da gab es Kameraden, die haben sich Büstenhalter gekauft und haben die sich nackt umgemacht und vor Freude sind die da im Saal rumgetanzt. Wir sind dann eingeladen worden. Ich musste ungefähr 20 Kilometer bis zum Bahnhof laufen in tiefem Schnee. Diesmal wieder in Güterwaggons, aber mit Pritschen und so, dass jeder einen Liegeplatz hatte und die Türen waren nicht verschlossen. Nun standen wir da und standen eine Nacht, eine zweite Nacht. Und ich habe gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn morgen die LKWs kommen und uns wieder abholen. Am anderen Tag kamen LKWs und die brachten eine Fuhre Leute aus unserem alten Lager aus Prokopjes. Da war dieser junge Mann da aus Mecklenburg drin mit 3x25 Jahren. Da war der letzte Waggon noch nicht voll und da haben die da einfach Leute aufgerufen, dahin gefahren, eingeladen, den Waggon, Türen zu und dann fuhr der Zug los. So ohne Problem. Wir haben dann unterwegs gefragt, seid ihr denn amnestiert? Haben die euch begnadigt? Nö, kein Wort. Aufgerufen, eingeladen, nach Hause gefahren. So einfach ist das. Ich bin ganz weite Strecken durch Sibirien auf dem Dach unseres Waggons gefahren. Da konnte ich nämlich nach links und rechts gucken. Also Sibirien ist ein unglaublich interessantes Land. Und der Ural, also wunderbar. Und dann sind wir, nach wie vielen Tagen, weiß ich jetzt nicht mehr, in Brest-Litovsk angekommen, wieder umladen wegen der anderen Spurweite. Und dann wird man aufgerufen, der ganze Transport waren ja hunderte von Leuten gewesen, in der Mitte geteilt zum Alphabet. Die eine Hälfte ging in ein Zwischenlager und die zweite Hälfte in ein anderes Zwischenlager. Nun würden die Deutschen wahrscheinlich sagen, also die erste Hälfte fährt zuerst nach Hause. Nee, also bei uns fuhr die zweite Hälfte zuerst nach Hause. Und ich gehörte zur ersten Hälfte und wir blieben also noch da. Und nun muss ich noch sagen, als wir da aufgerufen wurden, die waren alle verteilt, stand einer noch in der Mitte, sagt der Offizier, wie heißt du denn? Hartwig. Nun gibt es im kyrillischen Alphabet kein H. Der hätte entweder Gartwig mit G geschrieben werden müssen oder mit CH, Hartwig. Aber der hat ihn auf seiner Liste nicht gefunden. Und da hat er ihn, weil die zweite Hälfte schon wegmarschiert war, bei uns hinten angehängt. An die erste Hälfte. Mit den Folgen werde ich gleich erzählen. Wir wurden dann auch aufgerufen nach einigen Tagen und ich sage mal, 20 Leute vor mir, ging die Schranke runter, die marschierten weg und so ein kleines Häuflein blieb noch übrig. Ich sage, was ist denn jetzt los? Zum Posten gegangen, ja, der weiß selbstverständlich nichts. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt in die Häuser gehen und schlafen und den fällt ein, uns nachts aufzurufen und wir hören das nicht, dann fährt der Zug ohne uns nach Hause. 5000 Kilometer aus Sibirien bisher gefahren und dann nicht nach Hause kommen? Unglaublich. Also Posten stehen. Aber am nächsten Vormittag ging es aufrufen weiter. Das passt genau auf. Lehmann. L-E-M. H gibt es ja nicht. L-E-M geht im Ende April 1950 durch die Sperre. In Bremen lebt heute noch ein Wolfgang Lehnert, L-E-N. Zwischen uns beiden ging die Schranke runter. Mit der Maßgabe, dass der 2 Jahre später nach Hause kam. Bloß weil er im Alphabet an der falschen Stelle war. Der Waggon war voll. Zwischen L-E-M und L-E-N. Wieder Glück gehabt, nicht? Und mein Freund Hartwig, der lebt heute noch in der Nähe von Frankfurt, war bei uns hinten dran. Egal, wenn der richtig eingeordnet gewesen wäre, egal, wäre der 50 nach Hause gefahren. So ist der 1952 nach Hause gekommen. Die sind sogar noch bis in die Ukraine verschleppt worden, mussten dort arbeiten, dann haben sie Hungerstreik gemacht, das internationale Rote Kreuz irgendwie mobilisieren können und dann sind die 1952 nach Hause gekommen. Und ich bin 1950 wie die normalen Kriegsgefangenen nach Frankfurt oder nach Grodenfelde ins Entlassungslager gekommen und habe einen Entlassungsschein, den ich noch habe, im Original als Kriegsgefangener entlassen worden. Ich vermute, die hatten gar keine anderen Formulare. Deswegen haben sie das genommen. War wieder ein Glück für mich. Inzwischen waren ja 5 Jahre vergangen. Ich bin in meinen Heimatort gekommen und habe dann, war ja als Kriegsgefangener, komme ich nach Hause und kriegte 20 Mark Entlassungsgeld in der DDR. Die 52 sind als politische Gefangene entlassen worden. Da durfte niemand in der DDR einen Beruf ergreifen, studieren schon gar nicht. Fast alle sind gleich dann weitergereist in die Bundesrepublik. Ich bin mit 21 Jahren praktisch zum zweiten Mal geboren worden. Ich bin dort in Deutschland erschienen, ohne Berufsausbildung, ohne Lehre, ohne Vater. Ich sag später, hat ein neues Leben angefangen. Vor allen Dingen konnte ich zwischen 16 und 21 Jahren überhaupt keine Persönlichkeit ausbilden. Bin ja immer nur geduckt worden. Aber mit einem bin ich nach Hause gekommen. Ich hatte damals die fixe Idee, die 5 verlorenen Jahre aufzuholen. Inzwischen weiß ich längst, dass es keine verlorenen Jahre gibt. Jede Zeit gibt einem etwas. Und meine Lebenserfahrung ist, es gibt im Leben fast nie etwas Schlechtes, wo nicht auch was Gutes dabei ist. Manchmal dauert es ein bisschen lange, bis man es merkt. Und mein Leben dann, vom 3. Mai 1950 an, ist spannend wie ein Kriminalroman. Ich habe mit dieser Energie in 4 Monaten Zimmergeselle gelernt. Nach 4 Monaten die Zimmergesellenprüfung gemacht. Und bestanden. Aber das erzähle ich heute nur nicht mehr, denn das ist nicht im Programm vorgesehen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Schluss. Das ist ungefähr so die Zeit, die mir vorgegeben ist. Und möchte ich noch eins sagen, zum Schluss, bevor jemand was fragt. Nach dem Mauerfall haben sich überall Lagergemeinschaften gebildet, also bei allen Lagern. Und unsere Lagergemeinschaft Ketschendorf ist die einzige, die ein Historiker-Ehepaar beauftragt hat, vor Jahren schon, die Geschichte dieses deutschen Sowjet-KZs zu schreiben. Das ist dieses Buch. Das ist längst vergriffen und wir haben selbstverständlich kein Geld, neue Auflagen zu machen. Das geht ja woanders hin. Brauche ich nicht zu sagen, wo es hingeht. Nicht? Auftragsgemäß haben die hier beiden hier über diese Brigatten nicht geschrieben. Die sollten ja nur die Geschichte des deutschen Lagers beschreiben. Und da hat sich ein Kamerad von uns aufgemacht und hat gesagt, ich möchte die Sibirjaken aufrufen, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben von Sibirien. Und dem sind 13 Leute gefolgt, unter anderem ich. Und das ist privat auch von uns rausgegeben worden hier. Das heißt Pelzmützentransport. Ich habe im Internet mal nachgeguckt, das Buch gibt es antiquarisch, 75 Euro wird dafür verlangt von Antiquariatsbuchhändlern. Aber wer daran Interesse hat, ich habe aus diesem Buch, da hat zum Beispiel dieser Kamerad, der das aus Berlin damals übernommen hat, aus sowjetischen Archiven die Statistiken ausgewertet, woher kamen die Leute, in welchen Jahrgangsstufen waren die und so weiter und so weiter. Also diese persönlichen Daten, die sind in dem Buch drin. Und diese Daten und mein Lebensbericht über Sibirien, das ist der weitaus längste in diesem Buch, den habe ich hier in so einer Kopie. Also wer daran interessiert ist, kann so eine Kopie von mir ja auch kriegen. Dann hat unsere Lagergemeinschaft im Laufe der Zeit eine Wanderausstellung gestalten lassen, die jederzeit abrufbar ist. Und ich habe also mehrmals schon solche Ausstellungen organisiert und halte dann auch immer so einen Einführungsvortrag. Und 2011 ist diese Ausstellung in unserer Kreisstadt in Heppenheim gezeigt worden. Und darüber habe ich so eine Dokumentation gemacht hier. Die gibt es auch von der Ausstellung in Rimbach, die war 2009. Und da war es so, zu dieser Ausstellung gehört ein Gästebuch. Und nun wohne ich ja im Westen, im Süden von Hessen. Und als ich das Gästebuch anguckte, habe ich große Augen reingeguckt, hieß ja immer, die Leute im Westen, die interessiert das gar nicht, was da war. Oh ja, interessiert das sehr. Was die da ins Gästebuch geschrieben haben, das ist was ganz anderes, als was öffentlich so bekannt gegeben wurde. Und da habe ich gesagt, das Gästebuch geht jetzt nach Fürstenwalde und steht da im Keller. Das kann man noch nicht machen. Deswegen habe ich so ein Heft gemacht, damit das möglichst verbreitet wird, dass Leute wissen, es interessieren sich sehr wohl Leute dafür. Und in diesem Heft hier über die Ausstellung in Heppenheim, da habe ich mir Grußworte geben lassen. Und das Beste hat der Kreisschulsprecher geschrieben. Der hat exakt genau beschrieben, das, was ich mit meiner Zeitzeugentätigkeit beabsichtige. Ganz klasse. Und meine Freundin Tamara aus St. Petersburg hat auch ein kleines Wort beigesteuert. Und dann da gibt es ja so alle möglichen Stellen, die sich mit der Kommunismusgeschichte befassen. In Dresden gibt es so eine Landesstelle für die Stasi-Unterlagen und die Leute haben vor Jahren, das ist jetzt schon 9 Jahre her, einzelne Zeitzeugen aufgesucht, unter anderem auch mich in Rimbach, und haben mich befragt und gefilmt. Und die stellvertretende Vorsitzende dort, die Nancy Aris, die hat also diese Interviews in ein Buch verarbeitet. Also wir sind gefilmt worden und diesen Film hat die Aris sich vorspielen lassen dort und hat das Buch gemacht. Und das Buch heißt, das lässt einen nicht mehr los. Ich glaube, das kostet 12 € oder so irgendwas. Ist zu haben in der evangelischen Verlagsanstalt. Ich habe leider bloß noch 2 Karten, weil ich war letztens auch schon bei einer Veranstaltung, da sind die alle weggegangen. Da ist nicht nur mein Bericht drin, sondern auch noch von 32 anderen Leuten. Auch von Frauen vor allen Dingen. Denn es sind ja Frauen inhaftiert worden. In Ketschendorf gab es einen Frauenzwinger. Der war extra eingezäunt, wo Frauen und Mädchen drin waren. Was die erlitten haben, brauche ich nicht weiter zu vertiefen, glaube ich. So, das war alles, was ich berichten konnte. Und nun erwarte ich eure Fragen. Danke fürs Zuhören.